schön. Die Liebe zieht mit sanften Schritten sein treu geliebtes Allgemach. Die Liebe zieht mit sanften Schritten sein treu geliebtes Allgemach. Die Liebe zieht mit sanften Schritten sein treu geliebtes Allgemach. Sein treu geliebtes Allgemach. Sein treu geliebtes gleich wie es eine Braut entzücket, wenn sie den Bräutigam erblicket, so folgt ein Herz auch Jesu nach. Gleich wie es eine Braut entzücket, wenn sie die Bräutigam erblicket, so folgt ein Herz auch Jesu nach, so folgt ein Herz auch Jesu nach, so folgt dein Herz auch Jesu nach. Zieht mit sanften Schritten die Liebe zieht mit sanften Schritten sein treu geliebtes Allgemach. Die Liebe zieht mit sanften Schritten sein zieht mit sanften Schritten sein treu geliebtes Allgemach. Sein treu geliebtes Allgemach. Sein treu geliebtes Allgemach.